Hallo, hören Sie mal. Ja, bitte. Ich habe da ein Ding für Sie, lieber Freund. Ein Lokal, das Schwarze Ross von Katalanien. So? Also so etwas gibt es nicht nochmal in Spanien. Was Sie nicht sagen. Aber vor allen Dingen eine Tänzerin. Dolores heißt sie. Ach, ich sage Ihnen, Ihnen gehen die Schuhe auf. Ach, oh, wie günstig. Es wird getanzt, es wird gesungen, passen Sie mal auf. Im Schwarzen Ross von Katalanien, da ist was los wie sonst nirgendwo in Spanien. Da tanzt die reizende Dolores. Und die Senores erzählen Kokolores im Schwarzen Ross von Katalanien. Da wird gelacht und getanzt bis früh um acht. Komm doch schnell mal mit mir mit. Fünf Minuten von Madrid sind wir schon im Schwarzen Ross von Katalanien. Thank you.